nicht gemacht. Barbie zu Rate, leise und fein. Löschen das Licht, lassen dich allein. Das gebrochene Herz. Wir sind die CIA, wir singen laut und klar gegen die Dunkelheit, die so gefährlich war. BTMG, ein Gesetz so klar und rein. Doch die Täter schleichen im Schatten allein. Tattoo the Tree, da 24, die Körper verletzt. Zerfetzt. Medien berichten, Fallstudien zeigen, die Opfer schweigen, die Täter steigen. Barbiturate, Schlafmittel, K.O.-Tropfen, Blackout-Stupor, Gedächtnis zerbrochen, anterograde Amnesie, ein kalter Schmerz, die Wahrheit verschwimmt, das gebrochene Herz. Wir sind die CIA, wir singen laut und klar. Gedächtnislücken, Verwirrung, Scham. Ein Teufelskreis, ein grausames Gramm. Die Dunkelziffer steigt, die Angst regiert. Doch die Wahrheit kämpft, nie verliert. Wir, die CIA, stehen an eurer Seite. Im Kampf gegen das Unrecht, in dieser düsten Weite. Oh. Barbiturate, Schlafmittel, K.O. Blackout-Stupor, Gedächtnis zerbrochen. Anterograde Amnesie, ein kalter Schmerz. Die Wahrheit verschwimmt, das gebrochene Herz. Wir sind die CIA, wir singen laut und klar gegen die Dunkelheit, die so gefährlich war.